Ich begrüße euch alle mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Möge Allahs Frieden und Segen und Barmherzigkeit mit euch allen sein. Inshallah. Der heutige Anlass, warum wir das Video machen, ist bezüglich einer Stellungnahme zu den Ereignissen in Solingen. Inshallah, die am Dienstag passiert sind. Alhamdulillah. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat mir ermöglicht, dass ich dort der Emir war. Und Alhamdulillah. Da sind bestimmte Ereignisse passiert und ich möchte auch diesbezüglich auch die Brüder und Schwestern aufklären, die auch bestimmte Fragen diesbezüglich hatten. Inshallah, denn uns erreichen sehr, sehr viele E-Mails und auch einige Telefonate, die fragen, wie war die Situation, wie ist es passiert, was ist abgegangen. Liebe Schwester, ich möchte damit anfangen, dass wir erstmal am Dienstag, Alhamdulillah, als wir dort natürlich noch die Demo dann angemeldet haben, und als wir uns dann zu dem Platz hingegangen sind, Alhamdulillah, dann waren wir circa eine Gruppe von 80 bis 90 Brüder, Alhamdulillah. Und wir wollten natürlich Präsenz zeigen. Wir wollten zeigen, dass wir anwesend sind, dass wir unseren Propheten alaihissalatu wassalam lieben, dass wir ihn verteidigen, dass wir ihn, egal was kommt, dass wir mit ihm sind und dass unsere Liebe zu ihm nicht nur einfach ein Lippenbekenntnis ist. Ja? Weil bei vielen ist es leider heutzutage so eine Normalität geworden, dass er sagt, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Er sagt, ich liebe den Propheten alaihissalatu wassalam, aber ein bloßes Lippenbekenntnis. Ja, man folgt nicht seiner Sunna. Wenn man sagt, er muss verteidigt werden mit Wort, macht keiner. Ja, und Alhamdulillah, das wollte ich mir zeigen, denn der Iman bei Ahl Sunnah wal Jama'ah ist, dass man Aussprache, Handeln und vom Herzen bezeugen. Ja, und das ist sehr, sehr wichtig. Also einfach nur zu sagen, ich liebe den Propheten alaihissalatu wassalam und danach nicht zu handeln, das geht nicht. Man muss doch was tun dafür. Und Alhamdulillah, als wir uns dann dort hingestellt haben, haben wir natürlich dort einen Vortrag dort gehalten. Liebe Schwester, und da wurde es schon sehr interessant. Warum wurde es sehr, sehr interessant? Alhamdulillah, weil während ich den Vortrag gehalten habe, liebe Geschwister, habe ich in die Gesichter dieser Polizisten geschaut. Alhamdulillah, Allahu Azza wa Jalla hat diese Lage so gemacht, dass sie wirklich so geguckt haben und so waren, dass sie viele Fragezeichen im Kopf hatten. Alhamdulillah. Und wir haben viele Sachen, über viele Sachen haben wir in dem Sinne erzählt, Alhamdulillah. Und man hat natürlich bei ihnen gesehen, dass sie viele Fragezeichen sind bei ihnen aufgekommen. Und dann kam der Polizeibeamte wieder zu mir, während ich den Vortrag hielt, und hat mir gesagt, dass von uns einige Brüder sollten sich nicht vermummen, weil ja ein Vermummungsverbot herrschen würde. Daraufhin habe ich gesagt, ja okay, wir werden uns darum kümmern. Dann habe ich den Vortrag weitergemacht. Und die Fraktion der Pro-NRW, die war genau gegenüber, und sie haben schon etwas angefangen mit ihrer Demo, also haben schon einige Sachen von sich gegeben. Und Alhamdulillah, daraufhin habe ich dann weiter mit dem Vortrag gemacht. Und erstmal unsere Intention war es, ganz klar, den Propheten alaihissalatu wassalam zu verteidigen, dass wir lieben, dass wir mit ihm sind. So, unser Ziel war es erstmal gar nicht, die Polizei zu attackieren. So wie es fälschlicherweise auch in den Medien geschrieben wird, dass wir angeblich eine Schlacht mit den Polizisten geplant hätten. Das war gar keine Planung. Ja? Das war gar nicht so geplant. Daraufhin kam der Polizeibeamte zu mir und meinte zu mir, wieder wegen dem Vermummungsverbot. Da habe ich ihm gesagt, ja okay, haben Sie ein bisschen Geduld, wir kümmern uns gleich drum. Daraufhin habe ich ihm gesagt, dass wenn sie die Karikatur rausholen, dann wird es hier, ist vorbei, habe ich gesagt. Also er soll sich darum kümmern, dass die Karikatur nicht rauskommt, ja, dass er sich darum kümmern solle. Und er hat das sowas von ignoriert, dass er einfach gar nichts gesagt hat und gegangen ist. Und hier auch nebenbei noch eine andere wichtige Sache, liebe Geschwister, und zwar, wenn wir hier ein friedliches Miteinander wollen, dann ist eins sehr, sehr wichtig, dass man sich beziehungsweise auch die Religion des Islams respektiert. So, man wusste ganz genau, dass es zu einer Eskalation kommen kann, ja, wenn man den Propheten alaihissalatu wassalam auf einer Karikatur abbildet. Es ist ganz klar, dass die Muslime diesbezüglich sehr, sehr sensibel sind. Und man hat es auch schon öfter gesehen in Afghanistan, dass sie den Koran verbrannt haben, was passiert ist. Ja? Und auch bei den anderen vorher, bei der Karikatur des Propheten, was alles passiert ist. Ja, man konnte schon voraussehen, was passieren könnte. Und man hat es trotzdem zugelassen, dass man diese Karikaturen zeigt. Und ich denke, das ist absolut nicht zu legitimieren. Absolut nicht. Man hat gnadenlos zugesehen. Man wollte sozusagen, dass die Muslime ausrasten, ja, und dass man in dem Sinne eine Eskalation zulässt. Das ist das sehr, sehr wichtig erstmal. So, und daraufhin sage ich dann noch, er soll die Karikatur nicht rausholen. Ja? Und er hat das natürlich ignoriert und ist dann einfach in dem Sinne dann gegangen. Daraufhin haben wir weitergemacht und sie haben dann die Karikatur rausgeholt. So, rausgeholt, aber bevor das natürlich passiert ist, gab es in dem Sinne, also ich habe beobachtet, dass sich die Leute formatiert haben. Also sie haben uns in dem Sinne eingekesselt, die Polizisten haben uns eingekesselt. Es kamen mehrere Polizeiautos in dem Sinne. Also im Prinzip, Allahu Alam, als ob das alles abgesprochen wäre. Ja? Als ob das alles abgesprochen wäre, Allahu Alam. Daraufhin, wie gesagt, haben sie dann die Karikatur rausgeholt und kurz davor, sofort wurde dann die Karikatur rausgeholt. Kurz genau davor, wo dann die Polizei in dem Sinne mehr wurde und sie sich in dem Sinne formatiert haben. Und danach, wo dann die Karikatur rausgeholt worden ist, wollten wir dann die Barrieren brechen und wollten dann diese Karikatur erstmal, das ist auch sehr, sehr wichtig, nur diese Karikatur runterreißen. Das war sehr, sehr wichtig. Ja? Das war das Erste, was wir machen wollten. So, danach kam der Widerstand von der Polizei. Wir wollten natürlich diese Barriere durchbrechen. Und darauf kam es natürlich zu einer, in dem Sinne, Schlägerei. Ja? Was nicht unser Ziel war mit den Polizisten. Alhamdulillah, dann ist das alles so passiert, wie es passiert ist. Und daraufhin haben sie uns dann festgenommen. Und wir wurden dann in dem Sinne auf dem Boden dann hingelegt. Und dann, liebe Geschwister, sind sehr, sehr interessante Sachen passiert, was natürlich von den Medien verdeckt wird, nicht erzählt wird. Weil ich habe mir selber gesagt, wo sie mich dann hingelegt haben, ich habe nicht mal Mund gehalten. Und ich habe weitergemacht, ich habe weiter Dauer gemacht, ich habe weiter mit ihnen geredet. Ja? Und ich habe zu ihnen gesagt, wie ungerecht doch diese Sache ist. Und wie ungerecht doch diese Regierung ist, dass sie diese Sache ganz klar zulassen, obwohl sie ganz genau wissen, dass es zu einer Eskalation kommt. Und sie wussten es. Und daraufhin hat mir ein Polizist gesagt, hatte zu mir ganz offen gesagt, er hat zu mir, hasse recht. Hat er mir ganz offen gesagt, ich finde es auch nicht schön, ich hätte es auch nicht zugelassen. Ja, wir sind auch nicht mit allem in dem Sinne einverstanden. Daraufhin haben sie uns dann in die Ecke getrieben und wir mussten dann, waren auf dem Boden, die Hände waren gefesselt. Und wir haben dann natürlich weitergemacht. Und natürlich diese Fraktion pro NMI macht weiter, wie sie wollen. Ja? Und dann schreien sie noch, dann habe ich noch gehört, dass sie halt schreien, also Zustände wie im Gazastreifen, ja? Rauswurf mit ihnen und diese ganzen Sachen. Und daraufhin, wo ich dann auf dem Boden war, und ich habe die Brüder natürlich, ich habe sie gesehen, viele waren von ihnen gefesselt. Ein Bruder hatte am Kopf eine Verletzung gehabt. Und daraufhin war ich dann, wie gesagt, auf dem Boden. Und ich habe natürlich dann eine Polizistin, die hat dann geguckt zu mir. Die ganze Zeit, wo ich geredet habe. Die ganze Zeit. Subhanallah. Und da habe ich sie angeguckt. Ich hab zu ihr gesagt, hier, gucken Sie mich mal an. Habe ich zu ihr gesagt. Und sie hat geguckt, sie hat die ganze Zeit geguckt. Und sie hat das alles mitbekommen, was ich gesagt habe. Daraufhin habe ich, und jetzt... Subhanallah. Und dann habe ich zu ihr gesagt, schau mal, diese Gesellschaft nutzt dich aus. Diese Menschen nutzen dich aus. Ihr seid Sklaven von dieser Regierung, die eiskalt zulassen, ja, dass es zu einer Eskalation kommt. Und diese Männer nutzen dich nur aus. Und in dem Sinne, dass sie dich auszusagen, also dass sie mit dir nur das eine wollen, dass sie mit dir verkehren wollen und eigentlich nur diese Sachen wollen. Und dann sage ich, also im Islam findest du das aber nicht. Im Islam gibt es Ehre. Gibt es Ehre im Islam. Im Islam gibt es keine Unzucht. Und daraufhin hat sie geweint. Wallahi, ach, sie hat geweint daraufhin. Und die Brüder können es bezeugen, die genau neben mir waren. Daraufhin kommt ein anderer Polizistenbeamter, zu dieser Polizistin und stellt sich im Weg, damit sie nicht mehr mit mir redet. Stellt sich genau in den Weg. Aber ich mache trotzdem weiter. Ich mache weiter. Auf einmal kommt der andere Polizeibeamte, er schreit mich an. Ja, also sagt, jetzt hältst du den Mund, aber richtig laut. Ja? Und dann hat er mich an den Haaren gepackt, so heftig, dass ich richtig gespürt habe, dass Haare rausgerissen worden sind. Ja? Er hat mich dann im Kopf gepackt, so mit mich genommen und dann an die Wand gestellt. Und da hat er gesagt, jetzt hältst du den Mund, ansonsten geht's weiter. Und da habe ich natürlich nicht den Mund gehalten, ich habe wieder weitergemacht. Und daraufhin kam ein anderer Polizist, ein anderer Polizist und hat dann mit mir auch gesprochen. Ich habe auch mit ihm Dauer gemacht. Schau mal, ich habe gesagt, findest du das richtig? Findest du das richtig, was man dort macht, was mit dieser Karikatur ist? Würdest du das gut finden, wenn man über deine Religion bzw. über deine Mutter oder deinen Vater dich lächerlich machen würde? Schau, für uns ist der Prophet a.s. lieber als unsere Eltern, als unsere eigene Seele. So, wenn man das macht, so eine Karikatur zeigt, dann muss man natürlich sehen, dass es einen bestimmten Widerstand geben wird. Das ist ganz, eine ganz normale Sache. Daraufhin habe ich diese Polizistin wieder gesehen, habe sie wieder angesprochen. Und ich habe gesehen, wie sie traurig war, wie sie geweint hat, subhanallah. Obwohl sie weiter hören wollte. Dann habe ich ihr gesagt, glaub es mir, sie wollen dich nur ausnutzen. Daraufhin habe ich den anderen Polizeibeamten angesehen. Ich habe zu ihm gesagt, stimmt doch oder nicht, dass sie nur das eine von den Frauen wollt. Oximobillah, Bruder, weißt du, was er mir gesagt hat? Der hat gesagt, ja, das wollen wir auch. Er hat gesagt, ja, das wollen wir auch. Wir wollen sowieso nur das eine von denen. Also halt deinen Mund. Und dann habe ich zu ihr gesagt, hast du es gehört? Siehst du, hast du es gehört? Er hat sogar selber zugegeben. So nach dem Motto. Aber natürlich wurde dieses Mädchen sofort natürlich weggebracht, damit sie nichts mitbekommt. Daraufhin habe ich zu einem anderen Polizistenbeamten gesagt, ich habe zu ihm gesagt, schau mal, der Islam, der wird siegen. Ob du es willst oder nicht. Vielleicht werden deine Kinder sogar den Islam annehmen. Dann hat er daraufhin gesagt, wenn meine Kinder den Islam annehmen, dann werde ich mir selber den Kopfschuss geben. Das hat ein Polizeibeamter gesagt. Ich werde selber mich erschießen, wenn meine Kinder den Islam annehmen. Ach, da könnt ihr sehen, dass sie hasserfüllt sind. Egal, ob du eine friedliche Demonstration machst oder das eskaliert, ist für sie egal. Sie hassen den Islam. Aber natürlich gab es auch dort ehrliche Menschen und unehrliche Menschen. Genau wie wenn wir bei der Dauer sind, bei den Infoständen sind, gibt es ehrliche Menschen und unehrliche Menschen. Es ist klar. Daraufhin habe ich noch einen anderen gefragt, mit der Scharia. Ich habe gesagt, natürlich, wir wollen, dass Allahs Scharia auf der ganzen Welt herrscht. Da habe ich zu ihm gesagt, schau mal, wenn du von einem Schöpfer ausgehst und glaubst, dass es einen allmächtigen Schöpfer gibt, weiß dieser Schöpfer denn nicht am besten, was gut und was schlecht ist? Hat er gesagt, ja. So, wenn er am besten weiß, was für uns gut und was für uns schlecht ist, dann ist es doch von der Logik her, vom Verständnis her logisch, wenn wir sagen, dass der Koran implementiert werden muss. Warum? Weil es ja von Gott ist. Hat er gesagt, hast recht. Also es gibt ehrliche Menschen. Es gibt ehrliche Menschen, die die Wahrheit auf jeden Fall wollen, liebe Geschwister. Daraufhin natürlich haben sie uns noch ein bisschen, also noch andere Sachen gemacht, wie dass sie mich zum Beispiel getreten haben, ja, dass sie mich an den Haaren gezogen haben, dass sie mich angebrüllt haben, nur weil ich die anderen Geschwister verteidigt habe. Ja, und ich war einer der Letzten, der dann weggebracht worden ist. Und sie haben so ein Kabelbinder haben sie dann um unsere Hände gemacht und richtig festgezogen. Subhanallah. Und ich habe die, bis ich ins Gefängnis gekommen bin, haben die das bei mir nicht abgemacht. Bei vielen anderen haben sie aber abgemacht. Ja, bei mir haben sie das nicht abgemacht. So, sie haben mich daraufhin genommen und dann haben sie mich dann in den Wagen reingetan und dann sind wir dann natürlich ins Gefängnis dann gefahren. Und dann sind wir dort ausgestiegen, Alhamdulillah, und ich kann euch nur sagen, liebe Geschwister, ja, vielleicht die Brüder, die meinten, das waren traurig über die Sache, ach, ihr braucht nicht traurig sein, ihr solltet stolz sein. Wallahi, wo wir in diesem Gefängnis sind, wir hatten so viel Izzah, so viel Ehre gehabt, und ich habe die Menschen gesehen, achi, wie sie gezittert haben vor uns. Wallahi, wir waren diejenigen, die gefesselt waren, aber in Wirklichkeit waren sie gefesselt und wir waren nicht gefesselt. Weil sie Diener des Taghut sind, weil sie Diener, ja, von den falschen Göttern sind und weil wir Diener von Allah Azza wa Jal sind. Und das ist der Unterschied. Wo wir dann dort reingekommen sind, natürlich haben sie uns alles dann abgenommen. Sie haben uns untersucht, haben alles fotografiert, haben uns fotografiert mit allem drum und dran. Und danach wurden wir in die Zellen dann verlegt, jeweils in Gruppen, eine, also mit 30 Personen, in eine Zelle, dann wieder 30er und eine 10er und eine 5er circa Gruppe wurden wir dann verlegt. Und dann wurden wir natürlich zum Verhör, wurden wir dann mitgenommen. Und natürlich dieses Pfefferspray, was wir abbekommen haben, das hat natürlich sehr in die Augen gewirkt und auch, man hat auch ein bisschen Atemnot gehabt. Und das hat auch sehr, sehr gejuckt in den Händen und auf den Körper hat das auch sehr, sehr gejuckt. Alhamdulillah. Und natürlich, wo ich dann verhört worden war, dann wurden sie halt bestimmte Sachen von mir wissen, aber ich habe nicht ausgesagt. Und dann haben wir auch dort mit ihnen Dauer gemacht. Und Alhamdulillah, ich denke mal, das ganze Polizeipräsidium hat das alles mitbekommen, inshallah. Dass wir auch dort die Ermahnung gegeben haben und dort auch weiter gemacht haben, Alhamdulillah. Daraufhin, circa nach 7 Stunden, circa, wurden wir dann entlassen, Alhamdulillah. Wurden zur Moschee zurück, aber in der Moschee wurde dann mit ca. 20 Polizeiautos, haben sie dann bei uns in der Moschee auch eine Razzia gemacht und die Moschee wurde dann auch durchsucht. In dem Sinne. Und wir durften erstmal in die Moschee gar nicht rein. Alhamdulillah. Und während wir von dem Polizeipräsidium zurückgekommen sind, mit dem Taxi, dann haben wir schon die ersten frohen Botschaften bekommen. Sogar der Taxifahrer, der meinte zu uns, ja, ich habe von dieser Geschichte gehört. Und er sagt, ich schwöre bei Allah, wäre ich jung gewesen, ich wäre mit euch Hand in Hand dort reingelaufen. Subhanallah. Und viele, die an unserer Straße waren, an dieser Konrad-Adenauer-Straße, auch viele, die dort vorbeigingen, waren mit uns. Es kamen Leute aus Düsseldorf, haben uns Rosen gebracht. Ja, wir sind mit euch, macht weiter, wir unterstützen euch. Daraufhin kam ein Deutscher selber, nicht Muslim, der einen Koran noch mitgenommen hat, gesagt, ihr seid im Recht. Ich gebe euch Recht und nicht ihnen. Ihr habt in diese Sache Recht gehabt. Ja, und er hat uns auch gesagt, ich werde euch auch unterstützen. Macht auf jeden Fall weiter. Und verlasst diesen Weg nicht. Und wichtig ist auch, liebe Geschwister, dass man diese Sache sehr, sehr konzentriert angehen muss, was diese Demo und so angeht. Schaut, Janne, wie kann man diese Sachen, die so provokativ sind, zulassen? Heute kann einer mit einem Hakenkreuz durch die Gegend laufen. Kann er nicht. Ja? Wegen bestimmten Gründen. So, wir sagen, dass diese Sache, diese Karikaturen, eine abscheuliche Sache sind. Und dass diese Sachen verboten werden müssen. Weil davor gab es schon dieses, also wurde es verboten, aber einen Tag davor wurde es aufgehoben. Ja, und das ist natürlich auch wieder eine Sache. Warum einen Tag davor? Genau, wo man weiß, dass am Dienstag die Demo stattfinden wird. Ja? Und das ist natürlich alles eine Sache, worüber man nachdenken sollte, inshallah. Und deswegen rate ich jeden Muslim in dieser Sache, liebe Geschwister, wir müssen zusammenkommen. Hier geht es nicht um die Salafisten. Hier geht es nicht um die oder die. Erstens, wir sind sowieso nicht Salafisten, aber das ist natürlich eine Sache, um uns zu stigmatisieren. Aber jeder Muslim sollte bedenken, das, was dort gezeigt wird, ist auch dein Prophet. Das ist nicht nur unser Prophet. Das ist von uns allen der Propheten. Ja? Und jeder muss eine Verantwortung tragen. Und heute kommen sie zu uns. Und wenn sie uns weghauen werden, seid ihr morgen dran. Und deswegen, liebe Geschwister, müsst ihr aufwachen. Ja? Müsst ihr aufwachen und darüber auf jeden Fall nachdenken. Und diese Karikatur, liebe Geschwister, Jan, wenn man diese Karikatur zeigt, dann ist es doch klar, dass das nicht nur explizit auf die eine Gruppierung gezielt wird, sondern auf alle Muslime wird darauf gezielt. So, das ist ein Schlag gegen die kompletten Muslime. Also das heißt was? Dass man die kompletten Muslime nicht haben will. Das ist klar. Und deswegen muss jeder Muslim, ja, der ein bisschen Funken Iman in seinem Herzen hat, der muss auf jeden Fall sich darüber Gedanken machen und gegen diese Sache reden. So, und diese Sachen, liebe Geschwister, die kommen nicht von ungefähr. Ihr wisst, wie das Projekt LIS fruchtet. Und sie sehen es, sie sind nicht blind. Ach ja, sie sind nicht blind. Und natürlich, was muss kommen? Eine Gegenreaktion muss kommen, damit man dieses Projekt aufhalten muss. Sie haben vieles versucht. Ja? Sie haben versucht, den Bruder Ibrahim Abu Naji fertig zu machen. Hat nicht geklappt. Ja? Sie haben Morddrohungen gegeben. hat nicht geklappt. Sie haben andere versucht, richtige Sachen durchzuführen, hat nicht geklappt. Na klar, jetzt muss irgendwas anderes kommen. Ja? Sie versuchen, sie sehen christliche Infostände, sind nur die Fliegen am Fliegen. Kommt kein Mensch hin. Ja? Und sie sehen auch, die Menschen sind durstig nach der Wahrheit. Warum? Weil die Fitra will. Die Fitra, irgendwann hat die Fitra kein Bock mehr. Ja? Die Fitra will Islam, die Fitra will das vom Schöpfer. Warum? Weil die Seele von Allah Azza wa Jal erschaffen wurde. Und das heißt, diese Seele will Islam haben. Und deswegen wird sie immer auf der Suche sein. Und warum Islam? Weil es von Allah subhanahu wa ta'ala kommt. Und deswegen, liebe Geschwister, denke ich, dass diese Sache explizit auf diese Sache bezogen ist, damit sie dieses Projekt auch stoppen. Ja? Damit wir komplett am Ausrasten sind und dass dieses Projekt auch gestoppt wird. Und in dem Sinne müssen wir auch schlau sein, klug sein und wir dürfen nicht auf ihre Fallen reinfallen. Alhamdulillah, das, was wir dort gemacht haben, ich bin stolz darauf, dass wir das gemacht haben. Und ich danke Allah subhanahu wa ta'ala dafür, dass ich dabei mit sein durfte, mit diesen edlen Brüdern, mit diesen Löwen. Und dass sie mit diesen Löwen dort reingelaufen sind. Alhamdulillah. Und ich hoffe von Allah subhanahu wa ta'ala, dass am Yawm al-Qiyamah, dass diese Ereignis nicht gegen uns spricht, sondern für uns spricht. Denn es war für mich eine Ehre, für Allahs Gesandten geschlagen zu werden, Spray abzubekommen, ins Gefängnis zu gehen, zu leiden, alles, Alhamdulillah. Und jeder Einzelne soll sich fragen nach, jeder Einzelne von uns, was hat er für diese Religion getan? Wann hat er gelitten? Wenn der Prophet a.s.w. sagt, dass das diesseitige Leben für den Mu'min wie ein Gefängnis ist und für den Käfer wie ein Paradies ist, dann soll der Muslim sich fragen, bist du auf dieser Dunya wie im Gefängnis? Oder bist du wie im Paradies, dass du in dem Sinn alles hast, keine Probleme, gar nichts? So sich jeder Einzelne diese Frage stellen, liebe Geschwister. Und ich sage auch noch eins dazu, und zwar, dass wir auf jeden Fall mit dieser Dauer weitermachen werden. Wir werden weitermachen, egal was kommt, egal was passiert. Durch diese Aktionen, die passiert sind, noch mehr Brüder melden sich, noch mehr Brüder rufen uns an, noch mehr Brüder wollen uns anschließen. Weil sie sehen, achi, es fruchtet was. Die Wahrheit kommt ans Licht. Und deswegen, liebe Geschwister, ich kann nur eins sagen. Vertraut nicht den Medien. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Fragezeichen im Kopf habt, kommt zu uns. Meldet euch bei uns. Ja? Die Internetseiten sind bekannt. Die E-Mails sind bekannt. Ihr könnt mit uns Kontakt aufnehmen. Ja? Weil viele Schwestern haben sich gemeldet, die Fragen hatten. Und Alhamdulillah, wo wir sie aufgeklärt haben, bi'iznillahi ta'ala, ja, sind viele Fragezeichen auch weggegangen. Weil es werden sehr, sehr viele Lügen auch in den Medien erzählt. Und diesen Medien dürft ihr auf jeden Fall nicht folgen, liebe Geschwister. Alhamdulillah. Und wie gesagt, ich danke nochmal Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir das machen durften. Alhamdulillah. Und ich hoffe, dass diese Karikaturen verboten werden. Denn das ist ein Verbrechen. Ja? Das ist auf jeden Fall ein Verbrechen, eine bewusste Provokation gegenüber den Muslimen. Und deswegen bitte ich Allah azza wa jal dafür, dass er uns Ikhlas gibt. Und dass es auf diesem Weg standhaft macht und dass wir zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren mit einem reinen Herzen und dass unsere Taten angenommen werden. Jazakumullahu khairan, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.